Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir einige Ausdrücke zum Thema Kindergarten kennengelernt. Wenn man zum Beispiel nach einem Pendelbus fragen möchte, dann kann man auf Chinesisch sagen, 有没有班车? 有没有班车? 班车, Pendelbus. 班车. 每天几点接送? 每天几点接送? Wann soll ich mein Kind jeden Tag vorbeibringen bzw. abholen? 几点? Wann? 几点? 接送. Vorbeibringen und abholen. 接送. 端午节, 我们放三天假. Zum Drachenboot-Festival haben wir 3 Tage frei. 端午节, 我们放三天假. 端午节, Drachenboot-Festival. 端午节, 放三天假, 3 Tage frei haben. 放三天假. Und wenn dein Kind eine Grußkarte an die Betreuerin übergeben möchte, dann kann es sagen, 这张贺卡送给您. 这张贺卡送给您. 这张贺卡, diese Grußkarte. 这张贺卡. 送给您, ist für Sie. 送给您. Hören wir uns noch einmal die Dialoge der letzten Lektion an. 您好，请问你们学校有没有班车？ 我们这儿有班车。 每天几点接送？ 早上8点去接， 傍晚5点送回去。 端午节我们放3天假。 祝您节日快乐。 这张贺卡送给您。 真漂亮，谢谢。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 有问题吗? 这个字是什么意思? 请您再说一遍。请慢一点说。 有问题吗? 这个字是什么意思? 请您再说一遍。 请慢一点说。 Xiaolan, in meiner Freizeit lerne ich immer etwas Chinesisch, aber mit der Hilfe eines Lehrers wäre es natürlich viel einfacher. Ich denke, es wäre noch effektiver. Kannst du mir daher vielleicht einige Ausdrücke beibringen, die ich an der Universität gebrauchen kann? Gerne. Wenn du dich zum Beispiel in einer Vorlesung meldest, dann wird dich der Professor wahrscheinlich Folgendes fragen. 有问题吗? Haben Sie irgendwelche Fragen? 有问题吗? 有 heißt haben. 有. 问题 heißt Frage. 问题. Ma, eine Fragepartikel. Ma. 有问题吗? 有问题吗? Haben Sie irgendwelche Fragen? 王老师好. 你好, 有问题吗? Ich möchte auch gerne wissen, wie man was bedeutet dieses Schriftzeichen auf Chinesisch sagt. 这个字是什么意思? 这个字是什么意思? 这个, dieses. 这个, 字, Schriftzeichen. 字, 是, sein. 是, 什么, was. 什么, 意思 heißt Bedeutung. 意思. 这个字是什么意思? 这个字是什么意思? Was bedeutet dieses Schriftzeichen? 这个字是什么意思？ 我来给你解释一下。 Wenn ich nicht ganz verstehe, was der Dozent gesagt hat, wie kann ich ihn bitten, den Satz zu wiederholen? Du kannst sagen, 请您再说一遍。 请您再说一遍。 请 ,bitte, 请 您 ,sie, 您 在 ,heißt wieder, 在 说 ,heißt sagen, 说 一遍 ,einmal, 一遍 请您再说一遍 请您再说一遍。Können Sie das bitte noch einmal sagen? 请您再说一遍。 好的，大家仔细听。 Anstatt von 请您再说一遍 kann man auch 请慢一点说 sagen. 请慢一点说。 请 heißt bitte. 请 慢 langsam. 慢 一点儿。Etwas. 一点儿。 说 sprechen. 说。 请慢一点说。Können Sie bitte etwas langsamer sprechen? 请慢一点说。 请慢一点说。 啊，对不起，刚才我说的可能太快了。 Hören wir uns nun noch einmal die Dialoge der heutigen Lektion an. 王老师好。 你好，有问题吗？ 这个字是什么意思？ 我来给你解释一下。 请您再说一遍。 好的，大家仔细听。 请慢一点说。 啊，对不起，刚才我说的可能太快了。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer an dieser Stelle noch unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. An chinesischen Universitäten ist die Größe des Kurses abhängig vom Unterrichtsfach.In Fremdsprachen werden für gewöhnlich nur jeweils etwa ein Dutzend Studenten pro Kurs unterrichtet, damit die Teilnehmer genügend Möglichkeiten zum Üben haben. In anderen beliebten Studiengängen kann es hingegen durchaus vorkommen, dass mehrere hundert Studenten eine Vorlesung besuchen. In der Vergangenheit konnten die Studenten meist nur den jeweiligen Vorträgen zuhören. Mittlerweile können sich Studenten aber mehr und mehr selbst einbringen und die Vorlesungen aktiv mitgestalten. So können Studenten Referate halten und entsprechend dem jeweiligen Thema weitere Beiträge vorbereiten sowie Gruppendiskussionen führen.Durch diese Aktivitäten soll der Lehrstoff besser vermittelt und die Fähigkeit zur Analyse und zur Problemlösung gefördert werden. Auch Organisation und Koordination sowie Teamarbeit sollen so gestärkt werden. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, können Sie bitte etwas langsamer sprechen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.